Die Rückfahrt von Australien nach England kam uns kürzer vor als die qualvolle Hinfahrt. Und die Verhältnisse an Bord waren auch viel erträglicher, normaler einfach. Jedenfalls ohne Stacheldraht. Je näher wir den britischen Inseln kamen, umso problematischer wurde das Ganze. Die deutsche U-Boot-Flotte war ja in diesem Seeraum damals ununterbrochen aktiv. Und in die wiederbelebte Zuversicht mischte sich ein paar Mal die nackte Angst bei nächtlichem U-Boot-Alarm. Schon im ersten Kriegswinter waren ja eine ganze Reihe von uns, die dem unmittelbaren Nazi-Terror in letzter Minute entkommen waren, auf hoher See umgekommen. Von deutschen U-Booten versenkt.